Ihren Schäfer zu erwarten, trallrari, tirallala, schlich sich Füllis in den Garten, trallrari, tirallala. In dem dunklen Myrtenhain schlief das lose Mädchen ein, trallrari, tirallala, trallrari, tirallala. Ihre Mutter kam ganz leise, trallrari, tirallala, nach der alten Mütter weise, trallrari, tirallala. Nachgeschlichen, oh wie fein, fand das Mädchen ganz allein, trallrari, tirallala, trallrari, tirallala. Ihrem Schlummer jäh entrissen, trallrari, tirallala, von den sanften Mutterküssen, trallrari, tirallala, rief die kleine Muttermöd, warum kommst du heut zu spät? Trallrari, tirallala, trallrari, tirallala. Ha, so hast du mich betrogen, trallrari, tirallala. Deine Unschuld ist gelogen, trallrari, tirallala. Ihm zur Schmach und dir zur Pein sperr ich dich ins Kloster ein. Trallrari, tirallala, trallrari, tirallala. Kloster ist nicht mein Verlangen, trallrari, tirallala, bist ja selbst